Erster Salomo baute den Tempel in Jerusalem auf dem Berg Moria. Gott war dort seinem Vater David erschienen. David hatte den Platz von Ornan vorbereitet. Zweiter, er begann den Bau in seinem vierten Jahr als König. Es war der zweite Tag im zweiten Monat. Dritter, der Tempel war 60 Ellen lang. Er war 20 Ellen breit. Vierter, die Halle vorne war 10 Ellen breit. Sie war 120 Ellen hoch. Innen war alles aus reinem Gold. Fünfter, den großen Raum baute er mit Holz. Er überzog alles mit Gold. Er machte Bilder von Palmen darauf. Sechster, er schmückte den Raum mit teuren Steinen. Das Gold war sehr wertvoll. Siebter, er überzog die Wände und Türen mit Gold. Er machte Bilder von Engeln an die Wände. Achter, er baute den heiligsten Raum ganz hinten. Er war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit. Er nutzte viel Gold. Neunter, die Nägel waren aus Gold. Auch die oberen Räume waren aus Gold. Zehnter, er machte zwei große Engel für den inneren Raum. Er überzog sie mit Gold. Elfter, die Flügel der Engel waren zusammen 20 Ellen lang. Ein Flügel berührte die Wand. Der andere Flügel berührte den anderen Engel. Zwölfter, das war bei beiden Engeln so. Ihre Flügel berührten die Wände und einander. Dreizehnter, die Engel standen auf ihren Füßen. Sie sahen zum großen Raum hin. Vierzehnter, er machte einen Vorhang aus buntem Stoff. Er nähte Bilder von Engeln darauf. Fünfzehnter, vor dem Tempel baute er zwei hohe Säulen. Sie waren 35 Ellen hoch. Oben auf jeder Säule war ein Kopf. Sechzehnter, er machte Ketten für den Schmuck. Er hängte 100 Früchte an die Ketten. Siebzehnter, er stellte die Säulen vor den Tempel. Er nannte sie Jachin und Boas.